Kundgabe 5835. Empfangen durch Bertha Dudde am Weihnachten, 24. und 25.12.1953. Kindlein Jesus. Es ist euch Menschen der Heiland geboren worden, der Retter, der aus der Höhe herniederstieg, um euch zu erlösen, um euch das Heil zu bringen. Ihr Menschen waret in größter Not, denn ihr waret gefesselt vom Satan. Ihr waret in seiner Macht und hattet nicht die Willenskraft, euch daraus frei zu machen. Ihr waret krank an euren Seelen, und es musste zu euch ein Arzt kommen, der euch heilte. Es musste ein starker Retter kommen, der euch befreite. Es musste einer kommen, der euch den Frieden brachte. Das Heil kam zur Erde in einem Kindlein, das mitten unter euch Menschen geboren wurde, das in größter Armut in einem Stalle zur Welt kam. Doch seine Geburt allein schon bewies seine göttliche Herkunft, seine ungewöhnliche Bestimmung und seine übergroße Liebe zu den Menschen. Denn es leuchtete ein überhelles Licht über dem Kindlein, und dieses Licht fiel in die Herzen derer, die es schauen durften und seine göttliche Sendung erkannten. Denn es kam das ewige Licht selbst zur Erde. Es leuchtete in die Finsternis, von der die ganze Erde überschattet war. Die ewige Liebe selbst hatte sich in dem Kindlein Jesus verkörpert. Und der Liebestrahl leuchtete hell in der bedeutsamen Nacht, da das Knäblein Jesus zur Welt gebracht wurde. Und die Menschheit hätte jubeln und jauchzen müssen über das Erbarmungswerk der ewigen Liebe, zur Erde herabzusteigen und Licht in die Finsternis zu bringen. Die Menschheit aber hielt die Augen geschlossen, um das Licht nicht sehen zu brauchen, bis auf wenige, die um ihren Retter wussten und um Hilfe riefen, die nach einem Retter schrien, die sich dem Licht von oben freudig öffneten. Und diesen kam die ewige Liebe zu Hilfe. Und es erfüllte sich, was durch Seher und Propheten lange Zeit zuvor verkündet wurde. Es kam der Messias in die Welt, der Lichtbringer, der Sohn Gottes stieg zur Erde, der die Welt erlösen wollte von den Sünden. Denn die Menschheit erbarmte ihn, die leidgebeugt unter der Last der Sünde fast zusammenbrach, die sich nicht wehren konnte gegen die Fesselung durch den Gegner Gottes und die sich stets mehr und mehr in die Tiefe verirrte, die alles tat, was der Feind der Seele wollte, weil sie zu schwach war, um Widerstand zu leisten, die ihre Sündenlast dadurch nur vergrößerte, aber nimmermehr frei werden konnte von ihr. Der Sohn Gottes stieg zur Erde, ein höchstes Lichtwesen aus Gott, das um die Not des Gefallenen wusste. Er bot sich zum Tragen der endlos großen Schuld für die Menschheit und zur Tilgung durch einen Opfergang auf Erden als Mensch, durch ein qualvolles Leiden und Sterben am Kreuz. Dieses Lichtwesen nahm Wohnung in dem Kindlein Jesus, um seine Mission zu erfüllen, die Menschheit zu erlösen von der Sünde und ihren Folgen. Und hellstes Licht erstrahlte, als das Knäblein geboren war, ein Licht, das alle herbeirief, die guten Willens waren, die auf ihren Messias warteten und die inständig beteten zu Gott in ihrer Not. Es war ein Gnadenakt von unvorstellbarer Bedeutung, denn das ganze Weltall nahm daran teil. Himmel und Erde berührten sich mit dem Moment der Geburt Jesu. Die Brücke wurde geschlagen von einem Reiche zum anderen. Dem Gegner Gottes wurde der Kampf angesagt von dem Menschen Jesus, den dieser auch siegreich bestand. Denn er kämpfte für Gott und mit Gott, der ihn zur Erde gesandt hatte und in ihm Wohnung nahm, der ihn ganz erfüllte. Also Gott selbst sich manifestierte, weil er als die ewige Liebe Besitz ergreifen konnte von einem Menschen, der in sich die Liebe zur höchsten Entfaltung brachte, der sich gestaltete zu einem Gefäß des göttlichen Geistes, zur Hülle der ewigen Gottheit. Er konnte mit Recht sagen, der Vater und ich sind eins. Er brachte den Menschen Rettung, er brachte ihnen das Licht, er brachte ihren Seelen das Heil, denn er besiegte durch seinen Kreuzestod den, der die Seelen in der Tiefe behalten wollte und von dem sich die Menschen allein nicht lösen konnten. Er wurde ihr Erlöser, ihr Retter aus Sünde und Tod. Amen.